gefunden. Ich sage das mit nüchternem Stolz. Schwankt meine Stimme, könnt ihr erahnen, was das bedeutet, ein Rad ganz aus Holz. Die Blicke sind nun auf mich gerichtet, spricht da Bewunderung aus ihnen. Irritation und gespannte Erregung, die Botschaft ist schlicht, wozu wird es dienen? Es rollt und es rollt. Das hab ich immer gewollt. Jawohl, meine Herren, das Rad neu erfunden. Es hat eine Narbe, Radkranz und Speichen. Seht her, wie es rollt, jetzt wo es da ist. Es wird sich durchsetzen und nicht mehr weichen. Und es rollt. Das hab ich immer. Das hab ich immer gewollt. Es rollt und es rollt. Es rollt und es rollt. Das hab ich immer. Das hab ich immer gewollt. Euch die Idee, es hilft den Menschen bei schwersten Transporten, bringt eure Lasten von A bis nach B. Und es rollt. Das hab ich immer. Das hab ich immer. Das hab ich immer. Das hab ich immer. Das hab ich immer gewollt.